Neues gebaut. In den dreckigen Ecken lauern sie rum. Die roten Säcken Türken verkaufen Drogen an den Ecken. Deutsche müssen an der Nadel verrecken. Eisern Berlin, Eisern Berlin, Eisern Berlin.